котором номере вы живете? In welchem Zimmer wohnen Sie? 561. 561. Какой у вас номер? Was für ein Zimmer haben Sie? Большой. Ein großes. 5 метров в длину. 5 Meter lang. 4 метра в ширину. 4 Meter breit. И 3 метра в высоту. Und 3 Meter hoch. А вы своим номером довольны? Sind Sie mit Ihrem Zimmer zufrieden? Более или менее. Einigermaßen. Мой номер оклеен новыми обоями. Mein Zimmer ist neu tapeziert. Он обставлен современной мебелью. Es ist modern möbliert. Мебель до блеска отполирована. Die Möbel sind blank poliert. Потолок свежевыкрашен. Die Decke ist frisch gestrichen. Пол недавно натерт. Der Fußboden frisch gebohnert. Есть балкон. Es gibt einen Balkon.